Kundgabe 5004. Empfangen durch Bertha Dodder am 21.11.1950. Ein Fels wird zum Wanken gebracht werden. Geistige Erschütterung. Eine große geistige Erschütterung wird die Menschheit erleben, auf dass ihr Gelegenheit geboten wird, einen Irrtum zu erkennen, den sie bisher als Wahrheit vertrat. Ich werde die Menschen offensichtlich hinweisen auf mein Wort. Ich werde einen Fels zum Wanken bringen. Und die Menschen selbst sollen bestimmen können, was sie verwerfen wollen. Mein Wort oder ein Aufbauwerk, das sich auf dieses Wort gegründet hat. Eines nur können sie gelten lassen, und das Urteil steht jedem Menschen frei. Nur um der Menschen selbst willen lasse ich dies geschehen, auf dass sie von einem Zwang loskommen, der das Denken und Wollen unfrei machte und so den Willensentscheid hinderte, um dessen Willen der Mensch auf Erden lebt. Ich will einen Fels zum Wanken bringen, und so die Grundfeste erschüttert ist, wird der ganze Bau zusammenstürzen. Das heißt, es werden sich die Menschen nicht mehr gebunden fühlen, sondern nach freiem Ermessen denken und handeln. Sie werden keine Macht mehr fürchten, hinter der sie Gott vermuteten, weil sie nun erst mich erkennen, der ich stärker bin als jene Macht und nicht auf ihrer Seite stehe. Es wird wohl ein Chaos bedeuten in geistiger Beziehung, und anfangs wird sich der Irrtum noch behaupten wollen, doch nun wird die Wahrheit wie ein Blitz aufleuchten und grelles Licht werfen auf die falschen Lehren, und sie werden der Wahrheit nicht standhalten. Denn nun treten überall Verkünder der Wahrheit auf, Lichtträger, die man anhören wird, wenngleich sie aufs Bitterste angefeindet werden von den Anhängern jener Macht, die Schiffbruch erlitten hat. Ich kündige euch Menschen das Kommende an, und ihr werdet es erwarten können schon in kurzer Frist. Doch alles will seine Zeit haben, und auch dieses Geschehen weiset auf das nahe Ende hin, denn es ist durch Seher und Propheten angekündigt das Ende einer großen Stadt. Es ist ein weltbewegendes Ereignis, das jedoch geistige Ursache hat und geistige Wirkung haben soll. Es soll mich bezeugen vor aller Welt, der ich als die ewige Wahrheit niemals die Unwahrheit dulden kann und gegen sie vorgehe, wenn es an der Zeit ist. Amen.